Was passiert eigentlich, wenn ich tot bin? Was wird mit meiner Computerfestplatte? Was sage ich Festplatte? Mit meinen Festplatten? Ich habe 15 verschiedene Festplatten aus 3 verschiedenen Jahrzehnten mit insgesamt 3 Terabyte voller Files. Das sind über 5000 Stunden Sound. Eine halbe Ewigkeit. Was passiert mit meinen Tracks und Samples, wenn ich mal gestorben bin? Meinen WAV-Dateien, Cover-Dateien, Effekt-Presets und Projektdateien. Wem vererbe ich das alles? Meine Nichte Emma vielleicht? Kann Emma was mit einem Soundfile namens PiccoloCrash.wav anfangen? PiccoloCrash.wav. Oder meine Eltern, falls sie mich überleben? Was ist denn das alles, um Himmels Willen? Gernot, verstehst du das? Baslonggappet.wav? Haha, Mofin. Moving was? Heißt es. Moving. Ach so, Mofin. Reverse.wav. Oder Tante Simone. Haha, Moving. Reverse.wav. Haha, Hamburg. Haha, Moving. Reverse.wav. Oder Carla, wenn sie mal groß ist. Haha, Moving.wav. Oder Dirk. Was soll denn das sein? Stimmgabelhamoy.ref.wav. Oder mein Nachbar Stefan? Orf2bläserhoch.wav. Oder Tante Nina? Versteh gar nichts. URF, das ist doch ein Radiosender. Beat Anastas, war Lesbas, war Lesbas, war. Oder doch Emma? Wisch.wav. Oder ich gebe das Ganze einem Museum. Aber welches Museum will 5000 Stunden Sound? Damit er in den Schubladen und Archiven und unterirdischen Regalfluchten verstaubt und verstummt. Bis irgendwann in 1000 Jahren Archäologen von anderen Planeten in ihren untertassenförmigen Raumschiffen geflogen kommen und meine Festplatten ausgraben und... Was ist das? Was longgapped.wav? Vielleicht sind das biochemische Formeln. Was ist das? Wisch.wav? Eventuell geheime Staatsakten oder vielleicht Kochrezepte. Moment mal. Was ist das? So etwas hab ich noch nie gehört. Ob das vielleicht Musik ist? Meinst du? Nein, Musik hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Wie denn? Na, mehr so irgendwie. Oder so. Oder so. Das nenne ich Musik. Ja, das ist schöne Musik. Die nehmen wir mit. Manchmal denke ich, ich nehme das besser alles mit ins Grab. Oder noch besser, ich sterbe erst gar nicht. Ich erfinde einen Rhythmus, der einfach nie aufhört. Der auf der Stelle geht und doch immer weiter geht ins Weltall. Ein ewiger Tanz. Weit ins dunkle Universum, mitten rein in ein schwarzes Loch, wo es keine Ausdehnung gibt und keine Zeit und keine Computerfestplatten, nur den Klang der Ewigkeit. Wenigstens für eine Nacht, wenn hunderte von Leuten zu meinen Tracks tanzen, bis weit übers Morgengrauen und die Beats in den Ohren nachpulsieren und von den Leuten nach Hause getragen werden, in hunderte fremde Betten. Oder so ähnlich. Das muss ich gleich mal aufnehmen.